im WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, heute sind wir super, super pünktlich. So muss es sein. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Themennacht ist heute bei uns angesagt und das Thema heute Nacht heißt: Meine Beziehung ist die Hölle. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die in einer Partnerschaft gefangen sind, in der es körperliche und seelische Gewalt gibt. Kaum Liebe, gar keine Liebe, keine Freude, dafür Abhängigkeit und sehr viel Streit. Wenn ihr zurzeit in einer solchen Beziehung lebt und gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter der bekannten Telefonnummer oder vielleicht hattet ihr mal eine solche Beziehung und könnt uns erzählen, wie ihr es geschafft habt, da rauszukommen. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und der erste Die erste Anruferin heute Nacht ist die Christina und die Christina ist 26. Hallo Christina. Hallo. Hallo Christina. Hallo, es ist sehr schön, mit dir zu sprechen. Ja, vielen Dank. Wollen wir mal sehen, ob es wirklich schön wird. Naja. Ja, bei dem Thema. Bei dem Thema, da hast du natürlich völlig recht. Also ja. du rufst zu diesem doch eher düsteren Thema an. Lebst du zurzeit in einer derartigen Beziehung? Seit ganz kurzer Zeit nicht mehr. Wie lange warst du in einer so finsteren Beziehung? 14 Monate. Mhm. Und seit 6 Wochen bin ich jetzt getrennt. Aber dennoch hält mich die Beziehung im Prinzip gefangen. Und gerade in den letzten Tagen wieder, weil ich den Ex-Partner wiedergesehen habe. Mehr als nur wiedergesehen. Also mehr als wiedergesehen, das heißt? Ja, er ist nochmal hier gewesen in der gemeinsamen Wohnung, ist eigentlich schon ausgezogen und es kam dann wieder zu zwei gemeinsamen Nächten, kann man sagen. Mhm. Was war denn an dieser Beziehung die Hölle? Es gab psychische Effekte, die ich bei mir bemerkt habe. Wir sind sehr, sehr unterschiedlich. Ich habe so meine eigene Einschätzung, eher wenig Selbstbewusstsein und er war so ein ganz anderer Typ. Also er ist, ich habe ihn unglaublich bewundert, er war sehr selbstbewusst, hatte aber auch eine sehr große Fassade. Also er hat immer sehr viel vorgespielt. Es hat mich fasziniert, absolut, weil ich das alles nicht hatte und das alles wollte, was er hatte. Und er konnte mich, oder er kann es leider immer noch, mich sehr unter Druck setzen, er kann mich beeinflussen. Wie hat er dich denn unter Druck gesetzt? Ja, da gibt's verschiedene, gibt's verschiedene Aspekte. Also einer war zum Beispiel die Sexualität. Ich fand die Sexualität immer sehr aufregend. Er ist unglaublich kreativ auch gewesen, aber auch sehr dunkel. Also er hat zum Beispiel einen ganz bestimmten sexuellen Fetisch, den ich nicht teilen konnte und dennoch habe ich es versucht. Ja, welcher Fetisch ist das? Zoophilie. Zoophilie, was heißt das konkret bezogen auf dich? Seine Vorstellung war, dass mich ein Hund oder meistens ein Hund oral verwöhnt. Das war seine Hauptvorstellung, so hat es angefangen. Es ist nie dazu gekommen und dennoch war es Teil unserer Sexualität. Also Moment. In Gedanken. In Gedanken. Der hat das so formuliert, es wäre geil, wenn jetzt ein Hund da wäre und der würde das und das mit dir machen. Ja, ganz genau. Ja. Und wie spielt man das denn lange durch, wenn kein Hund da ist? Man stellt sich das vor, man spricht darüber. Also es gibt dann so eine Art Dirty Talk, kann man sagen. Da gibt es bestimmte Begriffe. Ich könnte jetzt einen nennen. Man sagt dann... Ja, nenn mal. Ich stelle mir jetzt vor, wie ein geiler Rüdenschwanz das und das macht. Es ist ja nicht bei Oralverkehr geblieben, sondern die Vorstellung ging irgendwann darüber hinaus. Also, dass dich sogar ein Tier penetrieren soll. Ja, ganz genau. Das war dir zuwider, diese Fantasie. Ja, natürlich. Aber du hast es mitgemacht. Ja, ich habe am Anfang, als ich es erfahren habe, war ich natürlich schon geschockt, aber ich dachte irgendwie, ich würde es ja, vielleicht wäre es nicht so schlimm und ich wusste auch nicht, wie sich das entwickeln würde und welchen Teil es oder welchen Bereich es einnehmen würde in der Sexualität. Mhm. Ja, war das denn ein einnehmender Bereich? War das dominant, dominierend, dieses Thema? Ja, obwohl es auch immer was anderes gab. Also es war nicht nur das, es war natürlich auch meine Angst, aber ja, doch schon. Aber je mehr ich natürlich zugelassen habe, desto stärker kam es. Du hältst es für möglich, wenn ihr jetzt nicht getrennt wärt, dass er irgendwann vielleicht sogar mal einen Hund mitgebracht hätte? Ja. Das ist schon heftig. Das ist sehr heftig. Vielleicht noch ein Beispiel, was er psychisch, seelisch mit dir gemacht hat. Er hat sehr, sehr viel gelogen. Also er hat mir sehr viele Dinge verheimlicht. Er hat auch heimlich gechattet mit verschiedenen Frauen, auch sexuelle Dinge, nicht nur, aber sehr viel geflirtet, sich sehr viel Bestätigung anderweitig geholt und ich habe das dann entdeckt. Mhm. Und ich bin unglaublich eifersüchtig geworden. Ich habe vielleicht generell die Veranlagung, eifersüchtig zu sein, aber dadurch, dass ich immer wieder was gefunden habe beim Schnüffeln. Ja. Ist er denn real auch fremdgegangen? Das weiß ich nicht. Ja. Ich habe einmal eine Kondomverpackung gefunden auf der Couch. Mhm. Aber er hat gesagt, es wäre nichts gewesen. Ja, das hast du vorhin gesagt, er war sehr freundlich und charmant und selbstbewusst, aber das war eine Maske, eine Fassade. Ja. Was verbarg sich hinter der Fassade, außer dass er relativ viele Lügen verbreitet hat, was verbarg sich hinter der Fassade noch? Letztendlich weiß ich es gar nicht. Ich kann es selber nicht einschätzen, weil er mir nie richtig gezeigt hat, was dahinter steckt. Er hat mal gesagt, auf der einen Seite sagte er, ich wüsste sehr viel schon von ihm oder zu viel vielleicht auch, also vielleicht so als Drohung formuliert. Und auf der anderen Seite sagte er immer, keiner kennt ihn richtig und niemand weiß, wie er wirklich tickt. Und ich hatte auch mal den Eindruck, dass ich nur einen ganz kleinen Teil von ihm kenne. Ja. Was hat denn für dich dann das Fass zum Überlaufen gebracht, dass du dich von ihm getrennt hast? Ich gehe davon aus, dass du dich von ihm getrennt hast. Gar nicht mal. Wir haben uns einvernehmlich getrennt. Ein Aspekt war unter anderem, dass wir sehr unterschiedliche Lebensvorstellungen haben, wo wir beide, ich habe schon fertig studiert und arbeite an der Hochschule und er ist noch Student. Wir hatten eigentlich beide das Ziel. Wie alt ist er? 32. Ah, dann war er Student und du bist schon an der Hochschule Assistentin tätig oder als was? Ja, genau. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin und er ist noch Student. Er hat aber vorher was anderes gemacht. Also er hat vorher eine Ausbildung gemacht und war bei der Bundeswehr. Mhm. Unterschiedliche Lebensvorstellungen. Wohin wollte er und wohin wolltest du? Wir wollten eigentlich beide Karriere, aber ich wollte zudem auch immer eine Familie. Ich wollte immer Kinder und das geht ihm ganz gegen den Strich. Er möchte, ganz egoistisch und narzisstisch auch formuliert, er möchte Geld, er wollte ein schnelles Auto und er hat Familie. Wenn die Sendung heißt ja, meine Beziehung ist die Hölle, in deinem Fall war die Hölle. Was war das Höllischste, das Schwierigste, das Schlimmste für dich? War es die Sexualität oder gab es noch etwas anderes? Ja, ich glaube, das war immer wieder das Gefühl, das er mir gegeben hat, nichts wert zu sein. Nichts wert zu sein, dass du eine kleine Maus bist und er der große Macher und Macker mit Durchblick. Ja, das kann man schon sagen. Also ich habe generell vielleicht nicht so viel Selbstbewusstsein, aber er hat es irgendwie, er hat damit gespielt, er hat es ausgenutzt und hat mir in wesentlichen Momenten zwar Selbstbewusstsein gegeben, aber dann auch wieder genommen. Warum? Er wusste ganz genau, wo er mich hat, also wenn er mich haben will. Ja. Warum, Christina, hast du dich dann auf Sexualität nochmal mit ihm eingelassen? Jetzt. Das ist das Nächste. Ich bin in einer ganz seltsamen Abhängigkeit von ihm. Irgendwie ist es jetzt gerade besonders aufregend, weil wir eigentlich Kontaktverbot haben. Mhm. Also ich habe nachdem er mich gewürgt hat, habe ich auch eine einstweilige Verfügung erwirkt. Wir dürfen uns einander nicht mehr nähern. Das heißt, es gab auch körperliche Gewalt. Ja. Einmal oder mehrfach? Ja. Einmal. Er hat dich gewürgt. Ja. Daraufhin hast du ihn angezeigt? Ja. Aha. Also es läuft im Moment noch das Verfahren wegen Körperverletzung, ja. Ja. Hat er dich gewürgt im Rahmen eines sexuellen Vorgangs? Nein. Wie? Nein, nein, es war eine Streitigkeit. Umso mehr musst du mir erklären, warum du dich dann nochmal auf Sexualität eingelassen hast mit ihm. Ich glaube, man kann es rational kaum erklären. Das ist das Problem. Also, ich hatte, das wirklich Kranke ist eigentlich, dass ich auch Angst hatte, als er wieder hier war in der Wohnung mit mir alleine. Ich habe dann Messer versteckt, also unter der Couch zum Beispiel, weil ich dachte, wenn er irgendwas macht, ich vertraue ihm einfach gar nicht mehr und im Schlafzimmer habe ich ein Messer liegen und ja, zur Selbstverteidigung. Irgendwie ist es aufregend, sich mit jemandem zu treffen, der eventuell doch irgendwie gefährlich werden könnte. Also, bereust du's? Ja, schon. Wie sind deine Vorsätze? Was hast du dir jetzt vorgenommen für die nächste Zeit? Ich müsste eigentlich wieder Funkstille machen. Wir hatten 3 Wochen Funkstille und in der Zeit ging es mir eigentlich recht schnell besser. Aber Christina, das sagt ja schon alles, was du gerade formuliert hast. Es ging mir besser, als wir Funkstille hatten. Dann verordne dir auch die Funkstille. Und dann versuche auch die Disziplin aufzubringen, diese Funkstille durchzuziehen. Ich glaube, dass du, wenn du eine gewisse Zeit das geschafft hast, dass du dann auch weniger anfällig wirst für ihn und weniger rückfällig, Rückfall gefährdet. Ich glaube, jede Woche, die du von ihm weg bist, ist ein Sieg für dich. Ja. Er nutzt es ja aus. Er kam mir dann auch wieder und sagt, er liebt mich noch und solche Sachen. Man will das ja auch hören. Ja, aber du musst dir dann führe dir immer sofort vor Augen, was er dir auch alles schon angetan hat und wie er sich dir gegenüber verhalten hat. Das negiert sofort wieder den Satz, ich liebe dich. Dadurch fällt dieser Satz in sich zusammen, wenn du dir das vor Augen führst. Ich glaube, das ist so die Strategie, mit der man das versuchen kann, alleine zu schaffen, von einer solchen Abhängigkeit wegzukommen, indem man sofort, wenn man irgendwas Positives denkt, etwas Sehnsuchtsvolles, sich vor Augen hält, was war negativ. Und dann hebt sich das wieder auf, das Plus-Minus. Ja, also rational ist mir das auch alles klar und ich kann es auch zum Beispiel eigentlich keinem mehr in der Familie sagen oder den Freunden nicht sagen, weil die mir auch geholfen haben, von ihm wegzukommen, mich sehr unterstützt haben und das ist eine unglaubliche Enttäuschung, wenn ich jetzt sage, ich habe ihn wieder eingeladen und ich habe mich sogar gefreut und ich freue mich über jede SMS, die er mir schreibt und solche Sachen. Ich biete dir jetzt noch ein Gespräch mit meinem Psychologen an. Ich glaube, dass er dir auch noch ein paar gute Tipps geben kann, wie du aus dieser Falle rauskommen kannst, in der du ja offensichtlich steckst. Okay? Ja? Ja, gerne. Dann wird der Henning dich gleich zurückrufen. Ich wünsche dir alles Gute und ich wünsche dir Durchhaltevermögen. Das ist so ein bisschen wie aus einer Sucht rauskommen, glaube ich. Ja, ich habe auch das Wort Sucht auch schon mal gebraucht dafür. Und dazu braucht man Wille und Disziplin und man braucht vielleicht manchmal auch Hilfe von außen, je nachdem. Wir rufen dich jetzt gleich nochmal an. Super, danke schön. Alles Gute, liebe Christina. Du legst auf, wir melden uns. Tschüss. Danke, ciao. Tschüss. So, ihr Lieben, unser Thema heute Nacht heißt, meine Beziehung ist die Hölle und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die zurzeit in einer Beziehung sind, von der sie sagen, das ist wirklich die Hölle und ich kann gar nicht so recht verstehen, warum ich da immer noch drin bin und gerne mit Leuten, die das mal erlebt haben und vielleicht könnt ihr uns ein paar Ratschläge geben, wie man das schafft, dann da rauszukommen. Der nächste Anrufer ist der Jörg und Jörg ist 49. Hallo Jörg. Hallo. Florian, hier ist Jörg, 49, habe heute Geburtstag. Ach, du hast heute Geburtstag, dann herzlichen Glückwunsch und alles Gute. Alles klar, danke schön. Also meine Beziehung war die Hölle. Ich bin 5 Jahre durch die Hölle gegangen. Ja. Ich bin jetzt 2 Jahre wieder erst in Deutschland, also erstmal von Anfang an. Ich bin mit meiner damaligen Freundin nach Spanien ausgewandert. War das eine Spanierin? Nein, war eine Deutsche. War eine deutsche Frau. Okay. Und wir haben eine Existenz aufgebaut auf Mallorca. Was habt ihr gemacht da? Ein deutsches Restaurant aufgebaut. Und der Alkohol hat natürlich alles leider kaputt gemacht. Der Alkohol, den du konsumiert hast oder sie? Sie. Sie? Ja, das heißt, sie wurde dann zur Alkoholikerin auf Mallorca? Nein, sie wurde aggressiv gegen mich. Sie hat mich im Restaurant geschlagen. Aber aufgrund dessen, weil sie betrunken war? Genau. Hatte sie denn vorher in Deutschland auch schon getrunken? Nein. Nein, das fing also da an? Genau. Erzähl mal, dann hat sie dich vor den Gästen geschlagen? Ja, vor den Gästen. Das Restaurant war teilweise nur voll gewesen, weil sie mich im Restaurant halt geschlagen hatte. Wie bitte? Das heißt, die Leute sind aus Sensationslust in das Restaurant gekommen? Ja, richtig, genau. Die wollten ja gar nicht essen, die wollten zugucken, wie deine Frau dich schlägt? Ja, genau. Das ist ja abgefahren. Es wurden teilweise sogar Wetten abgeschlossen, wann es passiert, zu welcher Uhrzeit und an welchem Tag. Wie und dann oft? Der Abstand wurde dann immer schlimmer, also immer öfter. Und meine Extremsituation war dann so gewesen, dann war das Ganze einen Tag mal Vorbereitungszeit gewesen. Und sie stand hinter der Theke mit dem Messer vor mir und sagte, ich bringe dich um. In Anwesenheit der Gäste? Nein. Das war jetzt ohne Gäste. Mhm. Und ich bin dann über die Theke bin ich abgehauen. Das war quasi der Höhepunkt? Das war der absolute Höhepunkt. Mhm. Und wir waren natürlich finanziell voneinander abhängig gewesen. Wir knüpfen gleich nochmal an diese Szene mit dem Messer. Ich frage aber noch, möchte gerne nochmal zurückfragen, vor den Gästen. Wie lief denn das dann in der Regel ab? Wie kann man sich das vorstellen? Irgendwann sitzen, die Gäste haben was bestellt, die werden ja auch was bestellt haben. Genau. Erzähl mal, und dann, wann passierte das und wie passierte und dann, das? Sie ist halt eine Kollegin gewesen und wenn ihr was nicht gepasst hatte, ja, wurde sie dann, ich bin dann auch Laie gewesen in den Sachen Restaurant, sag ich mal, weil das hat ihr nicht so gepasst, hat sie mir eine Ohrfeige gegeben, ne? Mhm. Vor den Gästen halt, ne? Das war dann eine Ohrfeige, ging das dann noch weiter? Das ging teilweise noch weiter, so dann hat sie mich teilweise durch den Ort getrieben. Durch den Ort? Hinterhergelaufen, ja. Am Abend, da wo die Gäste im Restaurant saßen? Ja. Aber irgendwann kam die wieder zurück in ja, SSO. Kam dann wieder zurück, klar. Und dann? Und, habt ihr normal weitergearbeitet? Nein, ich konnte dann nicht mehr. Aus Sicherheitsgründen habe ich mir dann nur ein Hotelzimmer genommen. Und weil ich halt in der gemeinsamen Wohnung nicht mehr schlafen konnte. Wie oft kam das in der Woche, sagen wir mal, vor? Kann man nicht sagen. Das war immer unterschiedlich gewesen. Dann je nachdem, wie viel Alkohol sie konsumiert hatte. Ja gut, aber um es mir vorzustellen, so in der Regel Zwei, dreimal die Woche kam das vor. Und das war immer, wenn sie einen gewissen Alkoholpegel hatte? Ja, genau. Hat sie sich, wenn sie nüchtern war, dazu geäußert oder gar entschuldigt? Hat sich mal manchmal gesagt, ja, tut mir leid und kommt nicht wieder vor. Man hat ja versucht, dass es immer wieder besser wird, sage ich mal. Ne? Mhm. Man hat ja auch dann zugehalten. Man hat ja auch viel Geld investiert, sage ich mal. Aber es kam immer wieder vor. Es kam immer wieder vor. So, und dann kam es zu dieser Szene, die du gerade angerissen hast. Sie genau, das war der Knacken. Genau, hat mich persönlich bedroht mit dem Messer. Mhm. Und dann bin ich über die Theke abgehauen. Ja, und dann habe ich mir natürlich ein Hotelzimmer die Nacht genommen. Ne? Mhm. Und die Leute im Ort sagten schon, brauchst du heute wieder ein Hotelzimmer? Nee, ich sage heute nicht. Ja, war schon ein bisschen makaber gewesen. Bist du denn dann irgendwann nochmal wieder zurückgegangen zu ihr? Ja, ich musste aber immer wieder zurück dann, auch in die gemeinsame Wohnung rein. Und dann wurden die Zeiten schlechter im Restaurant. Mhm. Und dann kam der Winter. Die Einnahme ist weggebrochen, sage ich mal auf gut Deutsch. Mhm. Und als sie kein Geld mehr hatte, ist sie dann zurück nach Deutschland, Gott sei Dank. Ach, sie ist abgehauen und du saßt da mit dem Restaurant alleine da? Ja, ich saß da mit dem einen alleine da, genau. Wie lange hast du das dann noch weiterführen können, alleine das Restaurant? Das Restaurant habe ich dann noch nicht mehr weitergeführt, wurde geschlossen. Mhm. Ich habe also einigermaßen alles geregelt da unten und dann bin ich noch ein Jahr da unten geblieben. Mhm. Hab noch als Elektriker gejobbt unten. Während du noch da unten warst, war sie ja schon wieder in Deutschland. Hat sie sich dann mit dir in Verbindung gesetzt mal? Nein. Nein. Absolut nicht. So, dann bist du aber nach einem Jahr auch gegangen. Nach einem Jahr bin ich auch zurück nach Deutschland. Hatte nur noch eine kurze Hose an, ohne Jacke, ohne alles. Ich hatte praktisch nichts mehr gehabt dann. Ja. Also kein Geld, keine Dinge mehr, keine Wertsachen, gar nichts. Nein, das war mir egal gewesen, weil ich gesagt habe, ich bin jetzt so durch die Hölle gegangen da unten. Mhm. Und mein Leben, habe ich gesagt, ist mir mehr wert als irgendetwas als 100.000 Euro, sage ich mal, oder eine Million. Also mein Leben ist mir mehr wert als irgendetwas. Als du zurückgekommen warst nach Deutschland, gab es da nochmal einen Kontakt zwischen ihr und dir? Nein. Auch nicht. Wart ihr verheiratet, richtig? Nein, wir waren nicht verheiratet, nein. Diese Zeit, die du gerade beschrieben hast, auf Mallorca mit dem Schlagen in dem Restaurant und so, über welchen lief das den gesamten Zeitraum 5 Jahre? Nein, es waren so ungefähr 2 Jahre, als wir das Restaurant zusammen hatten auf Mallorca dann. Immerhin 2 Jahre und zwei Jahre solche Vorfälle. Ja. Also während dieser 2 Jahre war es dann schon, kann man sagen, die gesamten 2 Jahre waren krass. Ja, waren wirklich sehr krass. Kann man sagen. Wieso? Teilweise hatte ich Angst gehabt, auch nachts zu schlafen, weil ich immer Angst hatte, dass diese Anfälle auch nachts in der gemeinsamen Wohnung halt passieren. Aber, ne? Aber dann wirklich die Frage, Jörg, wieso hast du das 2 Jahre überhaupt über dich ergehen lassen? Ja, das haben wir ja alle gesagt, haben ja alle den Hut gezogen da unten. Und Na, ich würde nicht den Hut ziehen, ich würde den Kopf schütteln, dass du das mitmachst. Ja, man, weißt du, man hat eine Existenz aufgebaut, man wollte nicht alles verlieren. Ja. Und man hat sehr viel Geld investiert, sage ich mal. Irgendwann hat jeder Mensch hat ja auch eine Würde und deine Würde ist genau. Ja mit Füßen getreten und worden. Und der Tag war gekommen, als die Messer vor mir stand. Ne? Mhm. Da war für dich dann wirklich definitiv Schluss. Vorher hast du noch großzügiger oder weicher und hast gesagt, okay, vielleicht wird's ja nochmal. War ihr klar, dass sie Alkoholikerin war? Nein, sie war keine Alkoholikerin. Sie war Gelegenheitstrinkerin, aber sie hat nichts vertragen, sage ich mal. Ne? Und dadurch, ja. Man konnte das nicht mehr ertragen dann. Und dann bin ich nach Deutschland zurückgekommen und habe mir alles neu aufgebaut. Und jetzt bist du seit 2 Jahren wieder hier? Seit 2 Jahren bin ich wieder in Deutschland. Und was machst du jetzt hier in Deutschland? Ich habe eine Umschulung gemacht im Sicherheitsdienst, da bin ich jetzt tätig beim MSV Duisburg. Ah. Und ja. Hast du wieder eine Beziehung? Nein, im Moment nicht, aber seit 2 Tagen habe ich ein nettes Mädel kennengelernt. Was hast du aus dieser Hölle? Ich gehe mal davon aus, dass das die schlimmste Zeit in deinem Leben war, die du in einer Beziehung verbracht hast. Ist das so? Ja, ist so. Ist so. Was hast du aus dieser Zeit für dich gelernt? Mein Leben ist mir mehr wert als 1 Million Euro, sage ich mal. Machst du dir heute im Nachhinein doch den Vorwurf, dass du sagst, ich hätte das früher beenden müssen? Ja, eigentlich schon. Aber man hofft ja immer, man hält ja immer zu, dem Partner dann auch und versucht das besser halt rauszumachen, ne? Mhm. Na gut. Aber man kam halt nicht wieder raus, sag ich mal, ne? Dann wünsche ich dir von Herzen, Jörg, dass so etwas nie wieder passiert und dass du, wenn du jetzt da, wenn das zu einem näheren Kontakt kommt mit dem Mädel, dass das eine gute Beziehung wird. Und ich hoffe, ja. Du hast es verdient. Sollte mal wirklich eine Dame oder eine Frau eine Hand erheben gegen mich, sag ich mal, ja? Mhm. Da bin ich sofort über alle Berge. Das ist die Konsequenz aus den Erfahrungen. Ja, genau. Das kann man so sagen, ja. Das kann man so sagen, ja. Lieber Jörg, alles Gute, das ist nie wieder passiert. Vielen Dank für deinen Anruf. Könnte ich noch ein Autogrammkarte haben? Sehr gerne, wir rufen dich gleich nochmal an. Alles klar, okay, danke schön. Tschüss, ciao. Tschüss. 0800 220 50 50 Rita, Rita 53. Guten Morgen, Rita. Guten Morgen, lieber Domian. Hallo, Rita. Ich bin mega aufgeregt. Macht nichts. Meine Beziehung ist die Hölle, heißt das Thema. Ich stecke noch in der Hölle. Du steckst in der Hölle? Seit 5 Jahren. Erzähl mal, was ist die Hölle bei dir? Ja, meine Ehe ging zu Bruch, als mein Mann begann, mich zu betrügen. Das war im Jahr 2009. Mhm. Da hatte er ein 3 Monate andauerndes Verhältnis, ein intimes Verhältnis zur schwerbehinderten Frau meines Jugendfreundes. Sie ist zu 90% schwerbehindert, diese Frau. Das hat da auch so eine ganz komische Art eingefädelt, dass ich das zunächst überhaupt gedanklich gar nicht annehmen konnte. Ich habe das verworfen, also da kann nichts sein. Mhm. Aber ich habe die beiden dann in flagranti erwischt. Wo? Bei denen zu Hause im Badezimmer, da hatten die sich verschanzt und waren wohl gerade fertig mit ihrer Aktion. Er hatte also seine Hose war noch offen und sie hatte sich wieder angezogen. Ja, das war die Sache und das ging an dem Abend noch weiter. Da hatte mein Mann nämlich geplant, mit dieser Frau bei seiner Mutter im Hause, die hat hier nebenan das Haus, zu übernachten. Die wollten wohl mal eine schöne Nacht miteinander verbringen. Aber ich habe die halt erwischt. Die wollten dann hier in das Haus zu meiner Schwiegermutter. Dann bin ich halt auf den Hof gekommen, dann sind die beiden in unsere Garage gelaufen, haben sich da verschanzt, wurde alles verschlossen. Dann kam meine Tochter dazu, die hat sich angerufen, weil, wie gesagt, die Frau ist schwerbehindert, die muss auch... Was für eine Schwerbehinderung hat sie? Die hat von Geburt an eine Deformierung des Kleinhirns, ist Epileptikerin, hat einen Schlaganfall, Also Deformierung des Kleinhirns heißt, dass sie geistig behindert ist? Ja, oder? Ist sie auch, ja. Das ist ja dann noch eine Besonderheit in der ganzen Geschichte, dass er sich an dieser Frau vergreift, so kann man das ja sagen. Und dann noch im direkten Freundeskreis. Und dann im Freundeskreis, ja. Für mich sowas ganz Niederträchtiges. Entschuldigung, das ist die Frau von eurem Freund? Ja, von meinem, also Jugendfreund. Ja. Ein Kumpel ist das, ne? Also ich war mit dem nicht liiert. Aber immerhin, dass die beiden verheiratet sind, wenn sie geistig behindert ist, das hat funktioniert mit das denen. Das hat funktioniert, ja. Wie hat sogar Kinder. Als du die überrascht hast, wie hat sie und wie hat dein Mann reagiert da im Badezimmer? Also meine erste Frage war an die beiden, was macht ihr hier? Und die haben das also ganz runtergespielt. Ja, gar nichts, ne? Mhm. Ach so, er hat das, wobei, das konnte man da gar nicht runterspielen. Das war doch klar, was es ja, war. Ja, es war klar. Mhm. Für mich war es klar. Mein Mann, der war voll trunken. Ach so. Der wurde dann auch aggressiv und hat zu mir gesagt, soll mich nach Hause verpissen, was ich dann auch gemacht habe. Und das, was ich danach erzählt habe mit der Polizei, das kam ja dann später, weil er halt meine Tochter bedroht hatte mit einer Waffe. An dem Abend, ne? An dem Abend, ja. Die hatten sich ja in der Garage verbarrikadiert, mein Mann und diese Frau. Mhm. Meine Tochter klopfte dann an die Tür und hat gesagt, macht bitte die Tür auf. Und hat dann mehrfach geklopft und mein Mann riss dann diese Tür auf, kam mit der Waffe raus, hielt die meiner Tochter an den Kopf und dann bin ich losgelaufen, habe die Polizei gerufen. Die kamen dann, nur bis die Polizei jetzt vor Ort war, hatte mein Mann sich mit dieser Dame da verpieselt. Zu meiner Schwiegermutter, die das auch geduldet hat. Mhm. Deswegen auf die Dame bin ich auch nicht so sehr gut zu sprechen. So, dieser ungeheure Vorfall war vor 5 Jahren. Das war 2009. Ja. Ja. Du bist heute mit diesem Mann immer noch zusammen. Ja. Hat dieser Mann immer noch ein Verhältnis zu der behinderten Frau? Das weiß ich nicht. Also es sind noch weitere Frauen dann gekommen, noch weitere Ereignisse. 2013, da hatte er was mit der Frau seines direkten Arbeitskollegen. Mhm. Das hat er dann voll trunken bei meiner Tochter erzählt und ich habe dann daraufhin mit dieser Dame gesprochen und auch anschließend noch mit ihrem Mann und da ist das dann aufgeflogen. Und 2014, im letzten Jahr, im März, da hat er sich hier mit einer gemeinsamen Bekannten betrunken und dann haben die beiden sich hier vor meinen Augen befummelt und abgeknutscht und dann habe ich diese Bekannte aufgefordert, das Haus zu verlassen, was sie nicht tat. Habe sie dann nochmal aufgefordert und dann habe ich die Polizei gerufen, habe die Dame entfernen lassen und ihn haben sie dann gleich mitgenommen. Der hatte dann erstmal dieses Hausverbot ausgesprochen bekommen. Das passierte alles immer im Suff bei ihm? Ja. Wie hat er sich denn danach, wenn er wieder nüchtern war, dir gegenüber verhalten? Er hat das alles abgestritten. Es wäre gar nicht passiert, da wäre nichts gewesen, ich würde spinnen. Und solche Sprüche nur an dem Abend im Jahr 2014 habe ich dann meine Schwiegermutter angerufen und die konnte sich dann selber ein Bild machen. Da konnte er es dann nicht mehr abstreiten. Und gibt die dir jetzt recht, die Schwiegermutter? Ich habe zu der eigentlich kaum Kontakt, aber sie hat mir danach, hatten wir ein paar gute Gespräche, wobei ich mich frage, warum ich mit der überhaupt noch spreche, ne? Was sie mir angetan hat. Ja, Rita. Ich frage mich jetzt gerade, warum du mit deinem Mann überhaupt noch sprichst und mit dem zusammen wohnst. Ja, das ist die Abhängigkeit. Denn er hat dich ja nun wirklich eklatant verletzt. Ja, es ist meine finanzielle, hauptsächlich die finanzielle Abhängigkeit. Das fing vor 5 Jahren an und wie lange seid ihr schon verheiratet überhaupt? Wir sind 15 Jahre verheiratet und 17 Jahre zusammen. Wie war das Verhältnis zwischen euch denn vorher? Ja, also heute muss ich das so formulieren, ich kann jetzt sagen, ich war glücklich. Er ja scheinbar nicht, sonst hätte er nicht diese Eskapaden gemacht. Und meine Hauptfrage für mich so im Leben ist, habe ich überhaupt noch eine Zukunft? Also finde ich, ich sage dir mal spontan, du bist eine 53-jährige Frau. Natürlich hast du eine Zukunft. Und die Zukunft sollte so schnell wie möglich beginnen. Jeder Tag, der vergeht, ist weniger von deiner Zukunft. Ja. Ich wundere mich schon, dass er überhaupt noch mit dir zusammen ist. Was will er von dir? Ich kann das auch wiederum nur vermuten. Er hat Angst, das Haus zu verlieren. Weil das Grundstück haben wir von meiner Schwiegermutter geschenkt bekommen. Mhm. Die hängt da sehr dran. Und er möchte das aufrechterhalten. Er möchte das behalten. Und das Haus, das Grundstück, seid ihr beide als Eigentümer eingetragen? Ja. Ah ja, das ist doch schon mal gut. Aber auch noch hoch verschuldet, ne? Mhm. Und das du, ist nicht einfach zu verkaufen. Du hast und Angst, er will es ja auch gar nicht. Du hast Angst, dass du finanziell nicht über die Runden kommst. Genau, ich habe kein eigenes Geld. Gut, bin aber... Bin ich arbeitsfähig. Hast du dich schon mal erkundigt beim Anwalt? Wie ja, die, ich war schon überall. Und was rät dir ein erfahrener Scheidungsanwalt? Ja, ich soll ausziehen und dann Hartz IV beantragen. Mhm. Ja, das Problem ist jetzt auch eine Wohnung zu finden. Ich war auch schon unterwegs, nur ich bin mittlerweile so krank. Ich habe Depressionen, ich habe eine Angststörung. Ja. Ich habe jetzt erst... Aber dein Mann müsste dir doch auch etwas zahlen, wenn es zur Scheidung kommt. Ja, das wären aber nur 200 Euro. Weil er nimmt auch einen Kredit nach dem anderen auf. Mhm. Ganz clever, so für private Rita, Ausgaben. Ich muss ja was sagen. Hartz IV ist nun wirklich nicht viel. Da gebe ich dir recht. Ja. Und 200 Euro sind auch nicht so viel. Aber Hartz IV und 200 Euro sind immer noch besser als und dabei frei sein, als gefangen zu sein in dieser Hölle, in der du da lebst. Mhm. Da wäre ich aber bereit, dann auch Einschnitte zu machen und zu sagen, dann habe ich halt irgendwie weniger. Ich werde nicht verhungern, ich komme über die Runde. Ja. Und ich werde auch irgendwo eine Wohnung finden. Irgendwie wird's gehen. Du hast eine Tochter, sagst du. Mhm. Wie alt ist die? Die ist 24. So, die kann dir ja auch ein bisschen zur Seite stehen. Na, die hat selber genug. Ja. Nicht Probleme, aber zu tun. Okay, gut. Wie auch immer. Es gibt überhaupt gar keinen Grund und keinen schlüssigen Grund, dass du in der Situation bleibst, weil du dich kaputt machst. Mhm. Du sagst ja jetzt schon, dass du an Depressionen leidest, ja. Dass du seelisch angeschlagen bist. Bist du früher mal einem Beruf nachgegangen? Ja. Was hast du gemacht? Möchte ich jetzt nicht sagen, weil... Okay. Könnte man denn da wieder vielleicht einsteigen? Nein, das geht gar nicht. Oder wäre vielleicht irgendwie eine Umschulungsmaßnahme, wenn es dir wieder ein bisschen besser geht, möglich? Also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es mir mal wieder besser gehen könnte. Mhm. Aber ich bin Rita, so runter. Aber auch das ist ein ganz schlimmer Satz, den du mir sagst, der sehr alarmierend ist. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es mir wieder besser gehen soll. Du musst da raus. Ja, die Kraft fehlt, ne? Ja, aber überhaupt aktiv zu werden. Ja, aber deshalb ist vielleicht auch ein Gespräch so mit jemandem Außenstehenden, wie jetzt in diesem Fall mit mir und vielleicht auch mit anderen sehr wichtig. Suche dir zudem parallel auch eine psychologische Unterstützung. Das habe ich. Ah, sehr gut. Ich habe alles in Gang geschoben, nur ich sitze halt in diesem Haus. Ich bin dem Ärger ausgesetzt, ich habe keine Kraft. Okay, aber du hast das mit dem Psychologen, du bist in einer Therapie. Mhm. Gut, das hast du angeschoben. Ja. Du unterhältst dich jetzt mit mir. Du hast immerhin den Elan, hier anzurufen. Ja, weil mir deine Meinung wichtig ist. Ja. Ich möchte wissen, ob ich da richtig liege. Weil mein Mann mir immer einreden will, ja, das kann ja mal passieren. Rita. Und er trinkt ja jetzt nichts mehr, er ist ja jetzt... Rita, wir haben gerade mal 10 Minuten gesprochen und ich schwöre dir bei meinem Leben, dass du richtig liegst. Ja. Nach dem, was du erzählt hast. Ich hätte vielleicht dann auch noch eine Bitte, weil meine Situation so vertrackt ist. Vielleicht sind ja ein paar Zuhörer dabei, die mich verstehen können und mir ein paar Tipps geben könnten. Können wir gerne vielleicht Kontakte knüpfen. E-Mail irgendwie. Ja, ja. Das können wir gerne dann weiterreichen an dich. Das wäre ganz, ganz toll. Aber nochmal von klare Ansage von meiner Seite. Du bist im Recht. Mhm. Du musst da raus. Ja. Du bist noch eine junge Frau von Anfang 50. Das heißt, du hast ein Recht auf deine Zukunft. Ja, ich habe ja seit 5 Jahren, ich sag mal ganz klar, keinen Sex, keine Liebe. Das kommt alles dazu. Ja, das kommt alles dazu. Kaum soziale Kontakte. Ja. Ich kann mich nur außerhalb mit meinen Freundinnen treffen. Ich garantiere dir, wenn du den Schritt gemacht hast, das wird sicher schwer werden am Anfang, aber dass du aufblühen wirst nach einigen Monaten, wenn du dein eigenes Leben hast und deine eigene Freiheit. Ja. Ich garantiere es dir. Mach es. Jetzt rufen wir dich auch nochmal an. Ja, okay. Es kann mein Psychologe dir auch nochmal ein paar Ratschläge geben, aber du hast ja schon einen, aber dennoch doppelt hält besser. Ja. Und so die Linie muss sein, raus. Gute Beratung, psychologisch, juristisch und dann raus. Ja. Ja? Ganz lieben Dank, Dorian. Alles Gute und ich drücke dir die Daumen, Rita. Ja. Alles ganz Liebe. Herzlichen Dank. Wir melden uns gleich. Ja. Tschüss. Ciao. Tschüss. 1.34 Uhr haben wir. Und... hier ist Konrad. Konrad ist 57. Guten Morgen, Konrad. Ja. Hallo, Konrad. Ja, jetzt muss man kurz anhalten. Jetzt bin ich. Ich sitze im Auto. Ja, das wäre sehr gut, weil mit der Freisprechanlage klingt das sehr, sehr schlecht. Ja, ich habe ein Problem, weil ich auch schlecht höre. Jetzt geht es aber besser. Jetzt bin ich sehr. Kannst du das Telefon direkt an den Mund nehmen und nicht Freisprechanlage benutzen? Ich habe keine Freisprechanlage. Achso, einen Moment, ja. Das klingt. So, ehrlich. Jetzt besser? Ja. Bist du mit dem LKW unterwegs? Ja, richtig. Ja. Und er steht jetzt, der Wagen? Der steht jetzt und. Wir können in Ruhe reden. Sehr gut. Ja, ich war ein bisschen verwundert, dass ich die ganze Zeit am Telefon bleiben musste. Und, ja, das ist so, wenn man hier in der Warteschleife ist, dann dauert das manchmal ein bisschen. Ja. Konrad, auch zu dem ernsten Thema: Meine Beziehung ist die Hölle. Ist das bei dir so? Ja, die ist beendet, Gott sei Dank. Ah, wie lange hat die angehalten, die Hölle? 26 Jahre. Ach du lieber Himmel, 26 Jahre? Ja. Volle 26 Jahre Hölle? Volle 26. Nein, die 26 Jahre war keine Hölle. Die letzten 5 Jahre waren die Hölle davon. Was war denn in den letzten 5 Jahren so schlimm? Na ja, Gott. Wir haben zusammen Geschäfte aufgebaut. Meine Ex-Frau und ich. Und recht erfolgreich eigentlich. Ja. Es ist privat ein bisschen zurückgegangen. Aber wir waren eigentlich ein ganz gutes Team. Und ich habe geschäftliche Risiken eingegangen. Und habe sie aus der Haftung eigentlich rausgenommen und habe für uns war. Hallo? Jetzt hat Konrad extra geparkt und er ist weg. Dann versuchen wir das gleich nochmal. Dann machen wir jetzt mal weiter mit der Michaela. Und Michaela ist 50. Guten Morgen, Michaela. Ja, hallo, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Michaela. Hallo, ein bisschen aufgeregt bin ich. Ja. Wie ist es bei dir? Bist du noch drin in einer schlimmen Beziehung? Ich bin Gott sei Dank nicht mehr drin. 18 Jahre, denke ich, reichen. Und meine Vorrednerin, die vorhin vor dem Mann da war, die schafft das auch. Das hört sich natürlich jetzt ganz leicht an, weil ich schon hinter mir habe, dass ich es geschafft habe. Aber die schafft das. Ich bin davon überzeugt. Das denke ich auch. 18 Jahre, waren das wirklich die vollen 18 Jahre, die Hölle? Ja, eigentlich ja. Also das ging gleich nach der Eheschließung los. Weiß nicht, ich habe gesagt, so jetzt habe ich sie und dann kann ich mit dir machen, was ich will. Was hat er mit dir gemacht? Also verbal hat er mich so fertig gemacht, ich habe null Selbstbewusstsein gehabt. Ich habe an mich selber nicht mehr geglaubt. Ich habe viele, viele Male am Fenster gestanden und wollte rausspringen. Ich weiß nicht, wie viele Tabletten ich genommen habe, die ich dann Gott sei Dank im lichten Moment sofort wieder ausgebrochen habe. Ich habe damals Tagebuch geführt. Wenn ich das heute noch nachlese, da wird es mir jetzt noch Himmelangst. Der hat wirklich gesagt, ich lande in der Gosse ohne ihn. Ich bin dumm wie ein Huhn. Ich weiß gerade mal so, in welche Ecke ich machen muss. Und wenn ich gemacht habe, schnüffel ich dran, ob ich es richtig gemacht habe. Ich durfte nirgendwo hingehen, musste immer drinne bleiben. Hat er dich geschlagen? Ja, also 2-3 Mal schon, dass er das gemacht hat. Blumentöpfe nach mir geworfen. Das Größere war natürlich das Verbale, was der versucht hat mit mir. Nicht, was er versucht hat, was er auch geschafft hat. Hat er das? War da auch Alkohol im Spiel? Nee, eigentlich nicht. Da war vielleicht das Gegenteil. Wenn er mal was getrunken hat, war er eigentlich eher ruhiger. Wenn es jetzt nicht so schlimm sich anhören würde, würde ich sagen, ich hätte ihm jeden Tag eine Flasche Bier hinstellen sollen oder so. Habt ihr Kinder? Ja, 3 Stück. Wir haben 3 Kinder, 2 Söhne und eine Tochter habe ich. Da hat er auch immer gesagt, wenn du hier jetzt weggehst, sehe ich keins von den Kindern wieder. Also ich sehe keins von den Kindern wieder. Was wollte er damit sagen, dass er die Kinder dann an sich nimmt und du darfst die nicht mehr sehen? Das meinte der. Oder schlimmer? Ich weiß es nicht. Schon schlimmer. Ich habe mir das nachher schon schlimmer ausgemalt. Also, dass er die Kinder umbringen wollte, oder was? Mit sich zusammen, ja. Mit sich zusammen? Hat dann manchmal gesagt, und er wird mich schon los, und wenn er sich die Hände dafür schmutzig machen müsste, auf der Seite wollte er mich dann angeblich wieder loswerden. Und wenn ich dann gesagt habe, ich packe die Sachen und nehme natürlich meine Kinder mit, dann gab es eine gelatscht und dann bin ich natürlich wieder drinnen geblieben. Hat er war er gewalttätig vor den Kindern auch dir gegenüber? Auch, ja. Also die Kinder haben es alle mitgekriegt. Alles, auch die verbalen Erniedrigungen, auch vor den Kindern. Ja, das hat ihn überhaupt nicht gejuckt oder so. Wie hält man sowas denn 18 Jahre aus? Ja, ich weiß nicht. Es ist, wie die Frau vorhin schon sagte, das ist so eine Art Abhängigkeit vielleicht. Ich meine, ich habe viel im Umfeld gehabt, meine Großeltern, meine Tante, die immer gesagt haben, Mensch, geh endlich von dem weg, du schaffst das. Mhm. Und, hast du diesen absurden Satz, den ja Menschen, meistens sind es Frauen, die in solchen Situationen dann sind, die sagen, ja, aber ich liebe ihn auch irgendwie noch. Hast du den Satz auch gesagt? Ja, ich habe ihn versucht, mir einzureden. Mhm. Ja. Aber es war natürlich Blödsinn letztendlich, ne? Das war wirklich Blödsinn. Also wenn wir dann wirklich mal eine Nacht zusammen waren oder sowas, dann habe ich immer gedacht, ach, es wird natürlich nichts. Das wurde 2 Stunden gut und dann war das vielleicht das wieder. Gab es denn in den vielen Jahren auch der Demütigung, der Gewalt, auch Sexualität zwischen euch noch? Ja, sonst hätte ich ja keine 3 Kinder. Ja, gut. Ja, gab's natürlich. Also ich meine lustvolle Sexualität, sagen wir so. Ja, das war eigentlich schon so. Wenn er was getrunken hat, er weiß, dass er jetzt stinkbesoffen oder sowas, wenn er jetzt was getrunken hat, dann war er schon zärtlicher und hat dann die Nähe gesucht und sowas. Und da ich ja gar nichts anderes hatte, ich hatte also auch keine Freundin oder sowas, durfte ich ja nicht haben, dann habe ich das schon genossen. Aber ich glaube, so im Nachhinein habe ich es genossen, weil eben niemand anders in dem Moment für mich da war oder an den ich mich hängen konnte. Ja. Rausgekommen bin ich da. Wir waren selbstständig, war auch ein Riesenfehler. Ich habe die Firma auf meinen Namen aufgemacht. Die ist in Ruin gegangen, weil er das wirklich richtig runtergewirtschaftet hat. Was für eine Firma war das? Wir haben ein Einzelhandelsgeschäft. Ah, ja, okay. Wir haben hier so Teppichböden verlegt und verkauft und so. Mhm. Und da musste ich, wo das vorbei war, eine Ausbildung machen und die habe ich in einem Pflegeheim gemacht. Und dann habe ich gesagt, da habe ich dann gemerkt, dass eben doch Anerkennung kam, ja. Nicht nur von den Bewohnern, sondern auch von den Kollegen und vom Chef. Aber Michaela, bist du gegangen? Hast du ihn verlassen? Ja, das war auch so eine Sache. Also er hat nie offensichtlich eine andere gehabt oder sowas, bis so ziemlich zum Schluss. Und da sage ich so ins Blaue rein. Er hat gesagt, er war in Urlaub ein paar Tage. Und da sage ich so ins Blaue rein, du warst ja nicht alleine. Das habe ich aber eigentlich nur so gesagt. Und er sagte, nein, er war mit einer anderen Frau da. Und trotzdem, dass er mich jedes Mal so gedemütigt hat, war ich in dem Moment, da waren ganz, ganz viele Gefühle in mir. Wut, Hass, auch Trauer war in mir. Weil ich habe da gedacht, was soll denn das? Ist das jetzt was noch schlimmer und sowas? Dann habe ich mich nochmal erniedrigen lassen, indem ich zu ihm gesagt habe, ja, Hauptsache du bleibst bei mir, du kannst die andere Freundin haben. Und in dem Moment, wo ich das gesagt habe, da hat es Klick in meinem Kopf gemacht. Und im selben Moment habe ich dann gesagt, vergess, was ich gerade gesagt habe, ich gehe. So schnell ging das? Das ging, also, naja, nachher. Nein, ich meine, das ist dann, du hast gesagt, du kannst sie behalten, Hauptsache du bleibst bei mir. Und als du das gesagt hast, sofort unmittelbar danach, ist dir klar, dass das die endgültige Erniedrigung gewesen wäre und du hast gesagt, ich gehe. Ja. Hat er das gleich ernst genommen, nachdem du gesagt hast, ich gehe? Ja, das hat er ernst genommen. Also er hat dann umgedreht und hat gesagt, naja, so müssen wir das ja auch nicht machen. Und also ich weiß, ich glaube, ich bin am selben Tag noch Wohnungsanzeigen durchgegangen und habe seiner Mutter, die habe ich bis zum Schluss gepflegt. Und Die Mutter von ihm hast du auch noch gepflegt? Habe ich gepflegt. Hat denn die Mutter, die Schwiegermutter wenigstens zu dir gehalten? Nein. Und die ganzen Jahre auch nicht. Die ganzen Jahre. Und die wusste, was los ist? Die wusste, was los ist. Und dennoch hast du sie gepflegt? Ja, genau. Naja, und ich bin dann auch zu ihr gegangen. Das war alles, das weiß ich noch, wie heute an einem Tag. Und habe gesagt, du musst ja ab heute jemand anders suchen. Ich mache keinen Handschlag mehr für dich. Und sie hat natürlich dann geweint. Aber das war wirklich wie so ein Befreiungsschlag in dem Moment für mich. Ich habe natürlich ganz, ganz viel Angst gehabt. Ich habe gedacht, 2 kleine Kinder, der Große war schon aus dem Haus, 2 kleinere Kinder noch. Mhm. Die waren 9 und 13 Jahre alt. Und ich habe wirklich gedacht, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht. Und dann kam natürlich so ganz leise Stimmchen, er hat recht, du schaffst das nicht. Mhm. Aber ich habe da wirklich gesagt, jetzt muss ich das machen. Und mit jedem Schritt, den ich alleine gegangen bin, ab da, habe ich mich richtig von ihm befreit. Hat er doch versucht, dich zu halten? Ja, also er hat, ich weiß nicht, 100 Mal reicht bestimmt nicht, wo er dann versucht hat, mich anzurufen, direkt danach, denselben Tag auch. Weil er eben dann halt, seine Mutter hat ihn dann wohl angerufen, hat gesagt, Michaela war gerade da und was soll denn das? Und die geht weg und wer bringt mir heute mein Abendbrot? Und also er hat schon gemerkt, dass es mir damit sehr, sehr ernst war. Mhm. Und er hätte auch sein können, dass er dir die Hölle heiß macht danach, dass er ganz penetrant wird, dass er dich stalkt oder was auch immer. Das ist nicht passiert. Nein, ich glaube, er hat gemerkt, ich weiß nicht, am Tonfall oder irgendwas, jetzt habe ich sie nicht mehr in der Hand. Mhm, also, was er eben die ganzen 18 Jahre vorher hatte. Aber da war es eben dann wirklich so, dass er wirklich gemerkt hat, jetzt habe ich die nicht mehr in der Hand. Jetzt kann ich sagen, was ich will, die geht. Und ich bin dann auch gefahren. Wie lang hat der Ablösungsprozess gedauert? na, die 18 Jahre, denke ich mal, durch. Letztendlich die 18 Jahre. Als du, ich meinte, eigentlich ist es konkreter, nachdem du es entschieden hast. Wie lange hat es gedauert, dass du wirklich dann ihn irgendwie auch aus dem Kopf hattest? Dass du kapiert hast, das ist mein eigenes Leben jetzt, ein neues Leben. Also, ja, also das denke ich, ist ganz aus dem Kopf ist es glaube ich nicht. Er hat nochmal versucht, mit mir Kontakt aufzunehmen, nachdem seine Mutti dann verstorben ist. Mhm. Da ging es irgendwie ums Erbe und das sollte meine Tochter annehmen und die war ja noch keine 18, also Familiengericht und meine Zustimmung. Und da habe ich gemerkt, dass ich sofort wieder in so einen Schema reinfall, wie soll ich das jetzt sagen, nachzugeben. Mhm. Also ich wusste eigentlich, mein Verstand wusste, da ist irgendwas faul an der Sache, meine Tochter soll das nicht machen. Ja. Die soll das nicht annehmen und ich werde auch für sie, weil sie ja noch keine 18 war, werde das ablehnen. Und das hast du durchgezogen? Das habe ich ja durchgezogen, aber ich habe gemerkt, dass da nicht viel gefehlt hat. Ah, ja. Je mehr er geredet hat, dass da nicht viel gefehlt hat und ich hätte gesagt, naja, gut, dann mache ich das eben. Was sind das für wahnsinnige Lebensgeschichten, wenn man sich das so vorstellt? Da leidet ein Mensch 18 Jahre und dann kommt die Kraft und die Entschiedenheit und man schafft es zu gehen. Das musst du doch eigentlich im Nachhinein auch als ganz großes Erfolgserlebnis für dich empfinden, dass du das geschafft hast. Ja, das war ich auch. Also ich habe ja dann, wie gesagt, ich habe Altenpflegerin gelernt, bin dann viele Jahre arbeiten, danach dann viele Jahre arbeiten gegangen, habe dort noch einen Zusammenbruch gehabt, bin dann in die Psychoklinik gekommen und habe das mit den Psychologen nochmal alles aufgearbeitet. Mhm. Das kann man hier in ein paar Minuten gar nicht erzählen. Das ist so viel, was da kommt und was dann in der Erinnerung immer wieder hochkommt. Wie lange liegt eigentlich diese Trennung jetzt zurück? 2005. 2005 schon. Hast du dann später oder bis heute irgendwie nochmal mit ihm Kontakt gehabt? Na, nur das eine Mal. Nur das eine Mal, was du gerade erzählt hast, ja? Ne? Also ich hätte gerne gehabt, dass er Kontakt zu meinem jüngsten Kind, die ist jetzt natürlich schon 20, zu meinem jüngsten Kind aufnimmt, weil ich habe meiner Tochter immer erklärt, dass Eltern bleiben wir und es bleibt doch dein Papa. Und ich habe schon gemerkt, dass sie ihn als Papa wohl vermisst hat. Mhm. Du weißt aber nichts von seinem Leben, was er jetzt weitergemacht hat, nichts. Nö. Naja, ich weiß, dass er in dem Dorf, wo wir gewohnt haben, nochmal neu gebaut hat, dass ich die ganzen Schulden bezahlt, da das ja auf mich lief und er lebt in Saus und Braus. Aber es ist jetzt Gott sei Dank so, wenn ich ihn mal, wir wohnen in einer Stadt immer noch, wenn ich ihn wirklich mal sehe, ist doch nicht mal mehr Wut da. Und ich denke, das ist gut für mich. Ja, das ist das Beste. Wenn man die Wut los hat, das ist sehr gut. Ich nehme deinen Anruf auf als Ermutigung für Menschen, die in einer solchen Lage sind. Man kann es schaffen, wie du es gerade gesagt hast. Man kann es schaffen. Und man fühlt sich dann super, ganz, ganz wie toll. Ein neues Leben wie neu geboren. Ja. Liebe Michaela, vielen Dank für deinen Anruf und weiterhin wünsche ich dir alles Gute. Okay, kann ich ein Autogramm noch kriegen? Sehr gerne, wir rufen dich nochmal an gleich. Ja, okay, tschüss, danke. Ciao. Tschüss. So, hier ist nochmal der Konrad von gerade. Hallo Konrad. Hallo. Ich hoffe, dass die Leitung jetzt stabil ist. Ich war die ganze Zeit hier auf dem Parkplatz. Ja. Aber du verstehst mich jetzt. Ich verstehe dich gut, ja. Also ganz kurz nochmal von vorne, vielleicht fasst du es nochmal zusammen. Okay, ich war 26 Jahre verheiratet und habe mit meiner Ex-Frau eigentlich ein sehr erfolgreiches Geschäft aufgebaut, Geschäft D aufgebaut und habe ein geschäftliches Risiko bin ich eingegangen und das habe ich verloren, bin in die Insolvenz gegangen. Was waren das denn für Geschäfte? Wir haben Friseurgeschäfte gehabt. Ah, okay. Und ziemlich auseinander und ziemlich erfolgreich auch, sehr erfolgreich. Gehörten zu den besten Friseuren hier eigentlich in Deutschland. Und wie viele Geschäfte? Wir hatten insgesamt mal 10 und jetzt hat meine Ex-Frau nur noch 3. Aha. Aber ich habe mich jetzt von der ganzen Branche verabschiedet und fange ganz was Neues an. Auf jeden Fall, was ich erzählen wollte, ist, dass ich war dann abhängig von ihr, nach dieser Beziehung dann sehr krank geworden. Als die Insolvenz gekommen ist, ne? Diese Abhängigkeit. Was für eine Erkrankung hattest du? Ja, das fing erstmal mit einer ganz plötzlichen Lungenerkrankung an. Ich habe COPD-Erkrankung bekommen. Und danach kam das auch noch eine schwere Knochenfleischentzündung im Ohr, habe ich dann bekommen. Da hat der Körper rebelliert. Ja. Aber erzähl doch mal. Ob das stimmt, so, ne? Das ist so eine Sache. ob das ein Zufall war oder so, aber ich vermute mal nicht. Weil es gibt schon enge Zusammenhänge zwischen der Seele und dem Körper, ja. Aber vielleicht erzählst du doch mal, Konrad, was das besonders Bedrückende oder Höllische an dieser Beziehung für dich war. Ja, eigentlich, wir waren früher gleichberechtigt. Wir waren ein Dream Team eigentlich. Wir haben das alles geschafft und gemacht. Als ich dann abhängig wurde von ihr, ich muss dazu sagen, dass ich, bevor ich dieses, ich habe ein Riesenhaus gebaut und aus Sicherheitsgründen habe ich dann unser Privathaus ihr übertragen, bin aus der Firma ausgetreten als Gesellschafter, um haftungstechnisch auf der sichere Seite zu bleiben. Ja, ne? Was heißt denn, ich wurde abhängig von ihr? Ja, indem ich dann ausgetreten bin, war ich natürlich abhängig von ihr. Ach, du meinst im geschäftlichen, materiell, nicht im seelisch-psychischen Sinne. Ja, das nachher dann, ne? Nachher. Mhm. Und als es dann soweit war, wurde sie eigentlich immer stärker. Sie wurde immer stärker und stärker und nutzte das eigentlich auch aus. Ne? Wie hat sie es ausgenutzt? Ja, indem ich, sie hat alles bestimmt, ne? Du musstest parieren. Im Privaten wie im Geschäftlichen, bitte? Du musstest einfach parieren, so wie sie es wollte. Ich musste einfach parieren. Mhm. Und da habe ich einfach keine Luft mehr bekommen. Ne? Da ist dann dieser Lungenzusammenbruch gekommen. Mhm. Und ich gehe mal davon aus, dass das auch irgendwann mal eine Liebesbeziehung war vor vielen, vielen Jahren. Ja, sicher. Das ist, kannst du noch sagen? Wie ist es heute ja noch, bitte? Aha. Ja, ich wollte fragen, ob du weißt, wann die Liebe zusammengebrochen ist. Als die Abhängigkeit entstand? Als die Abhängigkeit entstand ist, ja. Gab es viel Streit? Ja. Eigentlich nicht. Nur geschäftlicher. Na gut, aber geschäftlicher Streit ist auch Streit. Hast du dich gewehrt gegen sie? Nachher dann nicht mehr. Du hast alles runtergeschluckt. Ja, ich habe auch keine Luft mehr bekommen. Ich war körperlich ziemlich am Ende, ne? Wie lange hast du dich so gequält? Ja, 5 Jahre, 6 Jahre. Auch eine lange Zeit. Ja, ja. Und dann bist du Gott gegangen, dann hast du gesagt, ich gehe? Nein, sie hat die Scheidung eingereicht. Mhm. Und ich habe es dann Gott sei Dank auch schnell dann durchgezogen. Ich habe nicht groß über finanzielle Abfindung gesprochen, geregelt. Ich habe relativ alles schnell zugestimmt. Die hat im August 2011 die Scheidung eingereicht und im März 2012 waren wir da schon geschieden. Sie hat die Scheidung eingereicht. Warum hast du nicht den ersten Schritt gemacht? Weil ich zu schwach war. Das heißt, wenn sie es nicht gemacht hätte, wärst du immer noch heute in der Gefangenschaft? Ja, nee, dann glaube ich, dass ich nicht mehr am Leben wäre. So schlimm war es. Ja, dann mit der Lunge und mit dem Ohr und so, das mit dem Hören, das wäre schon sehr schlimm gewesen. War wenig eine göttliche Fügung, so sehe ich das ja, dass das so gekommen ist. Ihr habt keine Kinder. 3 Jahre waren, bitte? Ihr habt keine Kinder. Nein, Kinder haben wir nicht. Nur ich habe selber noch einen Sohn aus einer früheren Beziehung, der wohnt aber in Amerika. Da habe ich jetzt den Kontakt wieder aufgebaut. Ja, wenn du so abhängig warst von ihr und so schwach warst und sie hat dich dann auch quasi rausgeworfen aus eurem Leben. Richtig, ja. Wie ging es dir denn dann, als sie dich rausgeworfen hatte? Ja, am Anfang ging es eigentlich ganz gut. Da war ich stark, ich brauchte mir das alles nicht mehr anzuhören. Ne? Mhm. Es war auch jeden Abend dieses Gemecker über Mitarbeiter etc. Und es war immer so, Mitarbeiter, die ich gut empfunden war, weil bei ihr schlecht. Und das musste ich mir jeden Abend anhören. Ja, ne? Und so wie ich das heute jetzt sehe, sind die Mitarbeiter, wo sie früher immer drüber am Schimpfen waren, die sind jetzt immer noch bei ihr. Mhm. Ich stelle mir gerade vor, du sitzt da all die ganzen Jahre und lässt das alles so über dich ergehen, was sie da mit dir macht. Ja, auch diese ätzenden Gespräche dann am Abend. Du sitzt da und nimmst es so hin. Aber über Tag war es ja schön, ne? Man hat das Geschäft, man war erfolgreicher. Mhm. Das war ja nach außen, war das alles eine schöne Welt, ne? Aber kann man das tagsüber vergessen, wenn man in einem solchen Korsett lebt? Konntest du das tagsüber? Im Nachhinein ist klar, ne? Weiß man das nicht, dass man so gemacht hat, ne? Jetzt hast du dir ein eigenes Leben aufgebaut und bist LKW-Fahrer oder was machst du? Nein, nachts fahre ich als Nein hier durch die Gegend. Als was? Und Arzneien fahre ich. Arzneien, okay. Ja, mhm. Und über Tag arbeite ich an meiner Internetseite. Ich habe eine neue Idee und versuche mich jetzt wieder neu selbstständig zu orientieren. Ja. Jetzt hast du, wie lange bist du jetzt von ihr weg? Jetzt bin ich vier Jahre. Vier Jahre. Ich habe aber auch keinen Kontakt mehr mit ihr. Ja, weil, aber du hast gerade gesagt, irgendwie so beiläufig, ich liebe sie ja irgendwie immer noch. Oder ist das immer noch eine Liebesbeziehung? Ja, ich kann ja nicht böse sein. Ne? Warum nicht? Ich sehe das als eine göttliche Fügung an. Ich wäre nicht mehr am Leben, wenn ich mit ihr noch zusammen wäre. Ja, aber das ist doch eine schlimme Aussage. Das heißt, die Frau wäre unter Umständen schuld an deinem Tod. Nö, das wollte ich so nicht gesagt haben, aber ich bin so jetzt freier und offener, ne? Aber sie hat doch eure Liebe, euer Vertrauen, hat sie doch ausgenutzt, hat dich in eine Abhängigkeit gebracht. Oder ihr habt euch gemeinsam in die Abhängigkeit gebracht und sie hat das dann ausgenutzt. Das ist doch ein ganz schlimmer, das ist doch ein ganz schlimmer charakterlicher Fehlverhalten. Ich möchte jetzt einfach keine böse Wäsche waschen. Sie ist vom Typ einfach so. Das ist einfach entstanden. Mhm. Gut, ich will es ja auch nicht einreden. Wenn du jetzt für dich so da deinen Frieden gefunden hast, dann ist das ja auch völlig in Ordnung. Ja, ich muss dazu sagen, ich habe nachher die Erfahrung gemacht, ich war mit einigen Frauen nachher auch zusammen und bin immer wieder auf denselben Charakterzug gestoßen. Ne? Mhm. Ich war mit einer sehr bekannten Chefredakteurin einer Modezeitung zusammen ein halbes Jahr, dann mit einer Marketingleiterin zusammen und jedes Mal war das der gleiche Zustand. Ne? Aber jetzt bist du wieder solo. Jetzt bin ich solo und ich werde hoffentlich auch lange bleiben. Ne? Oder eine Frau finden, die vom Charakter ganz anders ist. Ne? Verstehe. Aber irgendwie ziehen mich die Frauen so an. Ne? Auf jeden Fall bin ich froh, dass du aus dieser Sache so gut rausgekommen bist und dass es dir offensichtlich im Moment recht gut geht. Möge es so bleiben, Konrad. Alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Was ich noch sagen wollte zu dieser Iris von gestern oder vorgestern, wann war das? Ne? Ja, weiß ich jetzt nicht genau. Iris mit dem Querschnitt gelitten Mann. Ja, ja, genau, das war gestern, glaube ich. Mhm. Mein Gott, die müsste alle Auszeichnungen dieser Welt haben. Ne? Mhm. Das war die Hannoverin, die seit vielen, vielen, fast 30 Jahren ihren querschnittsgelähmten Mann pflegt und bei ihm ist. Hoffentlich hört die heute nochmal zu. Das wollte ich ja nochmal gesagt haben. Das ist wirklich sehr nett von dir. Aber das war total beeindruckend. Ne? Jetzt hast du gerade so einen Satz gesagt, heißt das, du hast den Glauben an die Liebe und an Beziehung und an Frauen verloren? Nö. Nee, ich weiß, dass ich wiederkomme. Was ich brauche, ist eigentlich die Gemeinschaft, ne? Diese Dorfgemeinschaft, wo ich aufgewachsen bin. Mhm. Nach der Scheidung bin ich erst nach Düsseldorf gezogen und jetzt bin ich immer näher, komme ich wieder zu meiner alten Heimat wieder ran. Mhm. Und da möchte ich auch wieder hin. Mhm. Und die Gemeinschaft, die brauche ich. Ob ich eine Ehe brauche, das ist was anderes. Ja. Konrad, du bist ja jetzt sehr versöhnlich mit deiner Vergangenheit und auch mit deiner Frau. Dennoch denkst Ex-Frau. Du... Ex-Frau, natürlich. Denkst du manchmal darüber nach, wo der entscheidende Fehler bei dir war, den du nicht hättest machen dürfen? Ja, so zu lange gewartet, ne? Zu lange gewartet, ja. Ja, ich war auch einfach zu fromm. Ich habe ja zum Abschluss habe ich einen Abschiedsbrief geschrieben, einen sehr persönlichen Brief eigentlich geschrieben und habe mich für meine Sachen eigentlich auch entschuldigt. Ne? Mhm. Sicherlich, jetzt sind immer zwei Seiten dabei. Hat sie es von sich aus auch gemacht? Nein, das hat sie nicht gemacht. Ja. Aber diesen Brief musste sie natürlich unseren Mitarbeitern zeigen und meinen Freunden zeigen. Ja. Das war ein relativ dumm. Das war ein persönlicher Brief, ein Abschiedsbrief. Den zeigt man nicht woanders. Da bin ich sehr, sehr, sehr sauer drüber. Umso erstaunter bin ich wirklich, dass du Ach, das ist meine Lebenserfahrung. Ich bin ja schon jetzt 57. Ja, nein, dass du da noch so entspannt ihr gegenüberstehst. Ich glaube, ich hätte einen größeren Hals auf sie. Kennst du den Coelho? Coelho? Paulo Coelho, ja. Ah, den Sänger meinst du? Nein, den Schriftsteller, Paulo Coelho. Ah ja, natürlich, ja klar. Da hat ja dieses Buch Zaire geschrieben, da habe ich viel ausgelernt. Da sind sehr viele Sachen drin, die haben einen weitergeholfen. Und ich habe mich zu meinem eigenen Therapeuten entwickelt, insofern geht es mir eigentlich ganz gut dabei. Okay, wenn es so ist, dann soll es so bleiben, Konrad. Dann wünsche ich dir keine Konkurrenz machen. Dann wünsche ich dir von Herzen alles Gute und gute Fahrt weiterhin. Ja. Tschüss, ciao. Tschüss, ciao. So, meine Lieben, das war's für heute in der Technik Dennis Eickmeier. Morgen sind wir auch wieder da. Ich hoffe auch wieder so schön pünktlich wie heute. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, morgen dann mit einer freien Themennacht. Und ihr könnt wie immer ab 0 Uhr anrufen und natürlich immer mailen, domian@wdr.de. Und bitte, wenn ihr mailt, nicht zu lang mailen und immer eure Telefonnummer mit reinschreiben, damit wir auch zurückrufen können. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht und sage tschüss und bye bye. Bis morgen.